pack mein Ränzel ein und gib mir meinen Hut. Denn heute muss geschieden sein, feins Liebchen, lass das Weinen sein, mich juckt das Schneiderblut. Die Welt liegt rings im Sonnenschein, die Lerche singt ihr Lied. Das kann kein rechter Schneider sein, den's nicht von hinten sieht. Denn ein Schneider, der muss wandern, es kann nicht anders sein. Ein Fuß geht vor den andern, lieb wohl feins Mägdelein. Will's Gott, dass übers Jahr wir uns wiedersehen, doch jetzt muss ich fort meine Straße gehen, es kann nicht anders sein. Denn ein Schneider, der muss wandern, geradeaus ins Glück hinein. Geradeaus ins Glück hinein. Und nimmt mir einst, Gevatter Hein, die Nadel aus der Hand, dann lass ich Schere, Schere sein, dann steck den Fingerhut ich ein, geh in ein anderes Land. Sankt Peter steht vorm Himmelstor, Herr Schneider tretet ein, doch ich sag, da sei Gott davor, da will ich nicht hinein. Denn ein Schneider, der muss wandern, es kann nicht anders sein. Ein Fuß geht vor den andern, lebt wohl ihr Engelein. Vielleicht kann ich am jüngsten Tag euch wiedersehen, doch jetzt muss ich fort meine Straße gehen, es kann nicht anders sein. Denn ein Schneider, der muss wandern, geradeaus zur Hölle hinein. Geradeaus zur Hölle hinein.